Die Entwicklungsstufen. Stufe 1, Hektik, Wahnsinn, Abwertung von Gefühl und Nähe. Stufe 2, Rebellion aus Prinzip, Neuerung um jeden Preis, Selbstüberschätzung. Stufe 3, Exzentrik, sprunghaft, Sonderrechte. Stufe 4, Individualismus, Nonkonformismus, Witz, Humor. Stufe 5, Aufhebung der Gegensätze, Experimentierfreude, Erfindungsgeist, Wahrheitssuche, Gerechtigkeitsgefühl. Stufe 6, Idealismus, höchste Werte, Erfindungsgabe, soziale Verantwortung, Visionen, Freizügigkeit. Stufe 7, Genialität, Wahrhaftigkeit, Freiheit. Okay, schau dich einmal aufmerksam in deinem Leben um. Was hast du bisher erreicht? Auf welchem Level an Lebendigkeit erfährst du zum Beispiel deine Beziehungen? Wie viel Selbstverwirklichung erlaubt dir dein Job? Wie frei, wie reich, wie wirksam erlebst du dich in allen Bereichen deines Lebens? Glaubst du, das Leben verstanden zu haben? Und wo ziehst du täglich, bewusst oder unbewusst, die Linie zwischen möglich und unmöglich? Ist dir klar, dass diese, deine dir so gut bekannte Welt, nur einem kleinen Teller in einem riesigen Universum gleicht? Bist du jemand, der sich gern mit dem zufrieden gibt, was er glaubt zu wissen? Oder musst du deinen Kopf immer wieder mutig über den Tellerrand hinaus ins große Unbekannte stecken? Liebst du die Sicherheit der Norm oder musst du immer wieder scheinbar verrückte Dinge tun, um deine Sicht zu verrücken? Der menschliche Geist baut sich gern sein eigenes kleines Gefängnis. Dessen Mauern bestehen aus unseren Überzeugungen. Uranus ist der Sprengstoff. Ich habe 40 Jahre gebraucht, um zu kapieren, dass gar nicht jeder Mensch diese inneren Mauern sprengen will. Sicherheitsbetonte Persönlichkeiten sind froh, wenn sie ein klar umrissenes Fundament gefunden haben, was ihnen die Welt erklärt. Dann errichten sie darauf die Wände ihres Hauses, ziehen um den Garten eine hohe Hecke, laden am Samstag die gleichgesinnten Nachbarn zum Grillen ein und schauen Sonntagabend Tatort. Auch wenn es sie schon etwas irritiert, wenn diese neue Kommissarin im Tatort so offen ihre bisexuellen Neigungen zeigt. Schau, an diesen sicherheitsbetonten Persönlichkeiten ist überhaupt nichts verkehrt. Aus Sicht von Uranus sieht es lediglich wie eine komplett verpasste Riesenchance aus. Menschen, die mit dieser Kraft infiziert sind, die müssen die Mauern ihres eigenen Denkgebäudes in die Luft jagen. Das tun sie nicht aus Zwang, sondern sie machen es freudvoll. Und immer wieder. Sie leben jetzt und sie wissen nicht, wie lange. Also wollen sie herausfinden, welche Welt jenseits des Tellerrandes auf sie wartet. Sie fühlen förmlich den Ruf des Unbekannten. Sie denken es nicht nur, sondern sie spüren es bis in ihre Zellen. Da ist immer, wirklich immer, noch mehr möglich, als sie bisher erkennen können. Was liegt also näher, als dieses so kostbare Leben zu nutzen, um herauszufinden, was alles geht? Uranus-Menschen lieben es, den Geist zu dehnen. Meine Frau nennt diesen Zustand seelengevögelt. Ich habe ihm ein ganzes Buch gewidmet. Wenn dein Verstand alle Konzepte und Urteile fallen lässt, wenn du nicht mehr kontrollierst, sondern vertraust, wenn dein Herzschlag und der Fluss deiner Gedanken in einem Rhythmus mit dem Universum schwingen, wenn du total und bewusst in dem aufgehst, was gerade geschieht. Wenn die Zeit stehen bleibt, wenn dein kleines Ich nicht mehr existiert und wenn sich dein Geist über seine selbst errichteten Mauern erhebt und eins wird mit dem großen Geist des Lebens, in so einem Augenblick feiert deine Seele Sex mit der gesamten Existenz. In diesem Augenblick bist du seelengevögelt. Seitdem ich das Buch Seelengevögelt veröffentlichte, höre ich immer mal wieder das Feedback: Veit, du kannst doch nicht Seele und Vögeln in ein Wort packen. Die widersprechen sich. Widerspruch Gegensätze, Paradoxien, Uranus liebt sie. Warum? Ganz einfach. Wenn wir die These und die Antithese von etwas bejahen, wenn wir die Pole nicht gegeneinander ausspielen, sondern sie miteinander spielen lassen, dann erzeugen sie eine schöpferische Intensität. Und diese wird etwas Neues gebären. Die bis eben noch unbekannte Synthese. Unser Gehirn ist zum Beispiel so ein Paradox der Evolution. Auf der einen Seite wurde es mit einer natürlichen Lust am Lernen und schier unendlich vielen Möglichkeiten der Potenzialentfaltung designt. Die Länge aller Nervenbahnen deines Gehirns beträgt etwa 5,8 Millionen Kilometer. Es besteht aus rund 100 Milliarden Nervenzellen. Zum Vergleich, unsere gesamte Galaxie hat ungefähr genauso viele Sterne. Jede einzelne Nervenzelle ist wiederum durchschnittlich mit etwa 1000 anderen Nervenzellen vernetzt. Wenn wir die möglichen Kombinationen der Verbindung deiner Nervenzellen untereinander in eine Zahl fassen würden und du hättest den Auftrag, alle Nullen dieser Zahl auf ein Blatt Papier zu schreiben, dann bräuchtest du dafür ungefähr 75 Jahre. Sicher hast du auch schon einmal den Spruch gehört, Menschen leben nur 10% ihres wahren Potenzials. Niemand hat dies je exakt bewiesen. Die Zahl ist unter Wissenschaftlern umstritten, doch ich glaube, sie ist ein Ausdruck einer Ahnung. Zu was wären wir fähig, individuell und kollektiv, wenn wir bereits als Kinder optimale Bedingungen für unsere Potenzialentfaltung erfahren hätten? Wenn sich unsere 100 Milliarden Nervenzellen hätten vollkommen frei vernetzen können. Das heißt, wenn wir als Kinder eingeladen worden wären, wahrhaft frei in jede Richtung zu denken, zu lernen und auszuprobieren. Ein Kind in jungen Jahren ist meistens noch sehr uranisch unterwegs. Es kennt noch keine Grenzen. Es glaubt instinktiv daran, dass alles möglich ist. Es sieht keinen Fehler darin, in eine Pfütze zu springen oder vom Mond zu träumen. Auf einer neurobiologischen Ebene versetzen sich Kleinkinder täglich mehrere hundert Dopaminkicks. Für das erwachsene Auge meist scheinbar grundlos. Dopamin fördert Begeisterung. Dopamin fördert die Vernetzung der Nervenzellen. Frag ein kleines Kind, was es später mal werden kann, und es wird dir ehrlich antworten: alles. Die Eigenschaft unseres Gehirns, neugierig dazuzulernen und frische Fähigkeiten durch die Neuverschaltung der Neuronen auszubilden, nennt sich Neuroplastizität. Wir wissen mittlerweile, dass dies bis ins hohe Alter möglich ist. Doch die Natur hat einen erst einmal scheinbaren Widerspruch eingebaut. Ja, unser Brain ist stark an Wachstum interessiert. Doch auf der anderen Seite möchte es auch Energie sparen. Es ist nämlich ein sehr anspruchsvolles Organ mit einem besonders hohen Sauerstoff- und Energiebedarf. Obwohl es nur etwa 2% deines Körpergewichts beträgt, verbraucht es 20-25% der Energie. Das merkst du zum Beispiel, wenn du unterzuckert bist. Du kannst dann nicht mehr klar denken. Wie kann so ein schlaues System wie dein Gehirn also Energie sparen? Ganz einfach. Indem es für alles, was es kennt, Routinen einrichtet. Zum Beispiel eine Türklinkenroutine. Diese besteht aus einem relativ groben Konzept, woran man eine Türklinke erkennt, und der Handlungsanweisung, was man mit ihr macht. So musst du nicht vor jeder Tür stehen bleiben und aufs Neue mit hohem Energieaufwand erforschen, was das für ein Ding ist und wie es funktioniert. Ohne bewusst darüber nachzudenken, weißt du vor jeder Türklinke, was zu tun ist. In dieser und tausend anderen kleinen Alltagssituationen macht die Energiesparfunktion also durchaus Sinn. Gefährlich wird es, wenn du deinem Gehirn erlaubst, deinem Partner gegenüber auf Autopilot zu schalten. Du bemerkst dies daran, dass du glaubst zu wissen, wer er ist. Das weißt du nämlich in Wirklichkeit nie. Wenn du anfängst, ihn für selbstverständlich zu nehmen. Entweder werdet ihr dann unmerklich in eine saturnische Starre fallen und miteinander komplett einschlafen. Oder aber das Leben setzt irgendwann zum uranischen Befreiungsschlag an. Dein Partner verliebt sich oder verlässt dich gar und erinnert dich so schmerzhaft daran, dass du lange, lange Zeit vergessen hast zu staunen.